Allah prägt als Gleichnis dasjenige von einem Mann, in dem sich mehrere Herren als Eigentümer teilen, die sich miteinander nicht vertragen, und einem Mann, der nur einem Herrn gehört. Sind die beiden im Gleichnis etwa gleich? Alles. Lob gehört Allah, aber die meisten von ihnen wissen nicht.